Kapitel 10 Gott dienen ist angenehm. Erstens. Gott lieben ist angemessen und eine Quelle der Freude. Der Knecht. Nun muss ich wieder reden, Herr. Ich kann nicht schweigen. Ich will reden zum Ohre meines Gottes, meines Herrn und Königs, der in den Höhen wohnt. Wie groß ist doch die Fülle deiner Liebe, Herr. Du hältst sie verborgen für jene, die dich fürchten. Psalm 31,20. Was aber bist du erst für jene, die dich lieben und dir mit ganzem Herzen dienen? Wahrhaft unaussprechlich ist die Freude, dich zu schauen, wie sie denen zuteil wird, die dich lieben. Darin hast du mir am meisten deine gütige Liebe gezeigt, dass du, als ich noch nicht war, mich erschufst und als ich fern von dir umherirrte, mich heimholtest zu deinem Dienste und mir auftrugst, dich zu lieben. Quell ewiger Liebe, was soll ich von dir sagen? Wie könnte ich deiner vergessen, nachdem du meiner so gnädig gedacht hast, auch als ich schon ganz verdorben und verloren war? Weit über alles Hoffen warst du barmherzig mit deinem Diener und über alles Verdienst hast du ihm Gnade und Freundschaft geschenkt. Was soll ich dir vergelten für diese Gnade? Jedem ist es nicht gegeben, alles zu verlassen, der Welt zu entsagen und das Leben im Kloster auf sich zu nehmen. Zweitens. Gott dienen ist nicht mehr als unsere Pflicht. Ist es nicht etwas Großes, dass ich dir diene, dir, dem jedes Geschöpf zu dienen gehalten ist? Nicht, dass ich dir diene, darf mir groß vorkommen, sondern das erscheint mir groß und wunderbar, dass du mich armen, unwürdigen Menschen huldvoll zum Knechte nimmst und mich deinen geliebten Knechten zugesellst. Siehe, dein ist alles, was ich besitze und womit ich dir diene. Ja, eigentlich dienst du in höherem Maße mir, als ich dir. Siehe, Himmel und Erde sind, für den Dienst des Menschen von dir erschaffen, sind deines Wirkens gewärtigt und tun täglich, was du geheißen. Doch nicht genug. Selbst die Engel hast du in den Dienst des Menschen gestellt, vergleiche Hebräer 1,14. Und, was weit mehr als dieses alles bedeutet, du selbst hast dich herabgelassen, dem Menschen zu dienen und hast versprochen, dich selbst ihm hinzugeben. Was soll ich dir für alle deine tausendfachen Wohltaten geben? Könnte ich dir doch alle Tage des Lebens dienen? Könnte ich dir doch nur einen einzigen Tag meines Lebens so dienen, wie es deiner würdig ist? Wahrhaftig, du bist jeden Dienstes würdig, jeder Ehre und ewigen Lobes. Du bist wahrhaftig mein Herr und mein Gott, und ich bin dein armer Knecht. Ich bin gehalten, dir mit allen Kräften zu dienen und sollte niemals müde werden, dich zu loben. So will ich es und danach verlange ich. Ersetze gnädig, was mir daran noch gebricht. Drittens. Gott dienen bringt Gnade, Tröstung, Freiheit und ewige Freude. Eine große Ehre ist es, ein großer Ruhm, dir zu dienen und alles um deinetwillen zu verschmähen. Eine große Gnade werden empfangen, die sich aus freien Stücken deinem Dienste unterstellen. Den erquickenden Trost des Heiligen Geistes werden finden, die aus Liebe zu dir aller sinnenhaften Lust entsagen. Große Freiheit des Geistes werden erlangen, die um deines Namens willen die raue Straße gehen und sich aller weltlichen Sorgen entschlagen. Du angenehme, erquickende Knechtschaft Gottes, durch die der Mensch wahrhaft frei und heilig wird. Heiliger Stand des geistlichen Dienstes. Er macht den Menschen den Engeln gleich, Gott wohlgefällig, den Teufeln furchtbar und allen Gläubigen liebenswert. Willkommener, allzeit begehrenswerter Dienst. Du erwirkst uns das höchste Gut und eine endlos währende Freude.